Überhaupt nicht, sagte ich. Jeder von uns hat seine persönlichen Bewältigungsstrategien. Meine Frau... Ja, was? Ach, egal, sagte ich. Ich hatte nicht vor, ihr zu erzählen, was meine Frau in der Schlussphase unserer Ehe, unserer ersten Ehe, so alles von sich gegeben hatte. Manchmal sehe ich ihn direkt vor mir. Das hätte die Büchse der Pandora geöffnet. Ich sah Ellie nach, wie sie in der hereinbrechenden Nacht verschwand, bis ich nur noch das quietschende Rad am Kinderwagen hörte und mich fragte, warum ich es nicht geölt hatte. Es wäre keine große Sache gewesen. Ich ging zurück ins Haus, schloss ab und spülte das benutzte Geschirr. Dann nahm ich mir das Buch, das ich gerade las, einen Roman aus der Joe Pickett-Reihe, und ging damit in Gregs Arbeitszimmer. Mein Interesse galt dort nicht seinem Computerarbeitsplatz, den PC hatte ich bisher noch kein einziges Mal benutzt. Aber dort befand sich sein bequemer Lesesessel mit der praktischen Stehlampe, der ideale Ort, vor dem Zubettgehen noch ein paar Stunden zu lesen. Greg besaß eine Katze namens Buttons, die gegenwärtig ebenfalls in Gregs Anwesen in East Hampton residierte, zusammen mit seiner aktuellen, mindestens 20, wenn nicht 30 Jahre jüngeren Lebensabschnittsgefährtin. Zurückgeblieben war lediglich der kleine, verschließbare Weidenkorb mit Buttons Spielsachen, der aber jetzt offen auf der Seite lag und seine Schätze teilweise auf dem Boden verteilt hatte. Darunter waren mehrere Bälle, eine gut durchgekaute Plüschmaus mit Katzenminze und ein farbenfroher Gummifisch. Ich sah mir die Bescherung länger an, konnte sie mir aber nur so erklären, dass ich wohl selber den Weidenkorb umgestoßen hatte, was mir aber erst jetzt auffalle. Im Ernst, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Ich packte also die Spielsachen wieder in den Korb und machte den Deckel zu. Gregs Hausmeister war ein gewisser Mr. Ito, der zweimal in der Woche kam. Er trug immer braune Hemden und knielange braune Shorts mit messerscharfen Bügelfalten, dazu braune Socken, braune Leinenschuhe sowie einen braunen Tropenhelm, den er sich bis tief zu den Segelohren aufgestülpt hatte. Seine Körperhaltung war stets einwandfrei, und was sein Alter anging, nun ja, das war gewissermaßen zeitlos. Er erinnerte mich an den sadistischen Oberst Saito aus Die Brücke am Kwai, daher ging ich irgendwie davon aus, dass er zumindest in der Lage sei, seinem phlegmatischen Sohn den Leitspruch des alten Saito einzutrichtern: Habt Freude an der Arbeit. Nur dass Mr. Ito, Vorname Peter, so ziemlich das Gegenteil eines sadistischen Menschenschinders war. Er kam auch nicht aus dem Land der aufgehenden Sonne, sondern war gebürtig aus Tampa in Florida, aufgewachsen in Port Charlotte, und wohnte jetzt auf der anderen Seite der Brücke in Palm Village. Greg war sein einziger Kunde auf Rattlesnake Key, dafür hatte er in Pardee, Siesta und Boca Chica umso mehr. Ito und Sohn erschienen immer mit zwei Lieferwagen, Peter fuhr den einen, sein arbeitsscheuer Sprössling den anderen. Unübersehbar prangte auf den Fahrzeugen das große Versprechen des kleinen Familienbetriebs: grün über alles. Ich wette, wären die beiden nicht asiatischer, sondern irischer Abkunft gewesen, hätte ihnen das den Vorwurf des Rassismus eingetragen. Der August warf bereits seine Schatten voraus, als ich Ito einmal dabei beobachtete, wie er auf der Terrasse stand und aus einer Feldflasche trank, einer braunen natürlich, echt wahr, und wie er dabei nachdenklich seinen Sohn betrachtete, der auf einem Aufsitzmäher soeben den Rasen rund um Gregs Tennisplatz rasierte. Ich trat heraus und stellte mich neben ihn. »Nur ein kurzes Päuschen, Mr. Trenton«, sagte er und zog seine Maske hoch. »Es geht gleich weiter, aber die Hitze macht mir mittlerweile ganz schön zu schaffen.« »Warten Sie ab, bis Sie erst mal in meinem Alter sind«, sagte ich. »Mich würde da übrigens etwas interessieren. Erinnern Sie sich noch an die Bell-Zwillinge, Jake und Joe?« »Oh Gott, natürlich. Wer würde das je vergessen? Ich glaube, es war so um 82, 83 rum. Furchtbare Sache.« Ich war damals so alt wie der Vollpfosten da drüben. Er deutete auf seinen Sohn Eddie, der offenbar mehr mit seinem Handy beschäftigt war als mit einer korrekten Mähspur. Ich rechnete eigentlich jeden Moment damit, dass er mit seinem Mini-Traktor auf das Spielfeld kam, da war Ärger vorprogrammiert. Es ist nämlich so, ich bin neulich Ellie begegnet und, nun ja, wie soll ich sagen? Er nickte. »Traurig, das mit der Frau, sehr traurig. Dauernd ist sie mit diesem Kinderwagen unterwegs. Ich wüsste zu gern, ob sie die Kinder wirklich für real hält oder nicht.« »Vielleicht beides zusammen«, sagte ich. »Sie meinen, manchmal sieht sie Gespenster und ein andermal nicht?« Ich zuckte mit den Schultern. »Ach, was diesen Leuten widerfahren ist, war eine einzige, tragische, Entschuldigung, Riesenscheiße.« Die Frau war noch so jung, als das passiert ist, keine 30, wenn ich mich nicht irre. Wenn älter, dann nur wenig. Ihr Ehemann war jedenfalls einiges älter, hieß Henry, das weiß ich noch.